Andacht vom 12.07.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das gelobte Land. Heute früh wachte ich auf. Ich wollte ausnahmsweise lieber im Bett liegen bleiben und da horchen, was der Herr mir sagen wollte. Dann las ich in der Bibel und dachte darüber nach. Der Herr sagte: Reinhard, ich bringe mein Volk nicht dazu, die Grenze des gelobten Landes zu überschreiten. Sie gehen weit, um dorthin zu kommen, aber sie gehen nicht hinein. Er zeigte mir, wie traurig er darüber ist. Ich las dann die Geschichte in 4. Mose. Es war nicht Gott, der sein Volk in der Wüste sterben ließ. Das wirkt auf uns so, aber es stimmt nicht. Gott wollte, dass sein Volk nach einer kurzen Wüstenwanderung ins gelobte Land hineingeht. Aber das Volk wollte nicht. Es ist nicht der böse Gott, der sich über die Menschen ärgert und sie nicht hineingehen lässt. Er hat Kundschafter ins Land gehen lassen. Mose befahl, sie sollten Beweise bringen, dass das Land gut ist. Es war die Zeit, wo die Trauben reif waren. Sie brachen eine Rebe ab und es brauchte zwei Männer, um sie auf einer Stange zu tragen. Sie sahen den Beweis, dass dieses Land gut für sie war. Es war nicht ein Land, in dem sie nur überlebt hätten. Es war ein Land des Überflusses, das die Güte Gottes zeigte. Er wollte sie nicht ins Unglück stürzen. Ich bin mir sicher, dass Gott in Traurigkeit stürzte, als er hörte, dass sein Volk lieber in der Wüste sterben wollte. Schaut, was heutzutage geschieht. Viele Christen hören die frohe Botschaft. Sie verstehen, dass Gott gut ist und ihnen alles geben will. Sie hören vom neuen Bund, sie erfahren die Güte Gottes. Aber in dem Moment, wo es darum geht, im Glauben zu ergreifen, was Gott bereitet hat, kommen Zweifel auf. Und die Frage, ob Satan doch mehr Macht hat. Schaut, es ist interessant, wie es in 4. Mose 13,27 weitergeht. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Doch dann sagen sie: Aber die Menschen, die in diesem Land leben, sind stark. Das hält die Menschen davon ab, das vollbrachte Werk des Kreuzes zu erleben. Reinhard, ich weiß, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes wahr ist. Ich glaube dem neuen Bund. Dennoch, du verstehst meine Situation nicht. Ich habe an Heilung geglaubt. Aber ich bin nicht geheilt. Ich habe geglaubt, dass mir Gutes widerfahren wird. Aber es geschah nicht. Was geschieht da? Wir setzen unsere Aufmerksamkeit immer auf die Dinge, die nicht funktionieren. Schaut, was in Römer 8 steht. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, wird er uns mit ihm nicht alles geben? Er hat uns bereits zur Grenze des gelobten Landes gebracht. Er will niemals, dass wir in der Wüste sterben. Er hat das Land schon in unsere Hände gegeben. Wenn er Jesus nicht verschont hat, warum sollte er uns nicht alles geben? Leider ist das etwas, was in unserer menschlichen Natur so stark drin ist. Gott, danke, dass du dies getan hast. Aber wirst du auch jenes tun? Die einzige Freude, die wir Gott machen können, ist, das Kreuz nicht zu verleugnen. Es ist unmöglich, sich Gott zu nahen, außer durch Glauben. Je mehr wir unser Vertrauen auf Gott und das Kreuz setzen, desto leichter werden wir eintreten in seine Güte. Es fällt uns so schwer, ins Positive einzutreten. Aber wenn wir unsere Herzen nicht verschließen vor all den Zweifeln, werden wir das gute Land, das Gott uns bereitet hat, nicht betreten. Diese Haltung verletzt Gott. Schau, was ich denke. Der Unglaube sieht die Umstände falsch und der Unglaube sieht Satan falsch. Die Kundschafter hatten solch einen Unglauben, dass sie nicht glaubten, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie sahen die Menschen in diesem Land und beurteilten alles aus ihrer Sicht. Sie sagten, das sind alles Riesen. Doch das war nicht wahr. Es lebten viele Völker in diesem Land und nur ein Volk war groß. Nur die Enakiter waren Riesen. Alle anderen Stämme waren normal groß wie sie selbst. Das macht der Unglaube. Das Herz des Unglaubens sieht, jeder, der gegen mich ist, ist ein Riese. Wenn du ein ungläubiges Herz hast, siehst du in allem ein Problem. Doch das war nicht die Wahrheit. Das Zweite, was ein ungläubiges Herz macht, ist das, was die Kundschafter sagen. Es sieht sich selbst komplett falsch. In Vers 33 steht, wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Woher wussten sie, wie die anderen sie sahen? Wenn du im Unglauben lebst, siehst du dich selbst falsch und du siehst auch den Feind falsch. Die Wahrheit war, dass die Feinde sie gar nicht wie Heuschrecken sahen. Wenn ihr das genau nachlässt, werdet ihr sehen, dass die Angst vor dem Volk Gottes ihnen weit vorauslief. Sie hatten Angst vor den Israeliten. Aber die Israeliten sahen sich selbst falsch. Das geschieht mit uns, wenn wir nicht glauben. Ich bin so schwach, der Feind ist so stark, der Feind sieht meine Schwäche und so weiter. So ist das sicher nicht. Schaut, was geschah, als sie nach Jericho kamen. Die Menschen dort waren voller Angst vor den Israeliten. Sie hatten gehört, mit welcher Kraft die Israeliten ihre Feinde besiegt hatten. Du bist in Christus. Wenn du in Christus bist, zeige mir jemanden oder eine Situation, die stärker ist als du. Paulus sagt, Gott sei Dank, der uns alle Zeit im Triumph führt, in Christus Jesus. Du musst dich so sehen, wie Gott dich sieht. Sieh dich nicht wie ein Heuhüpfer, das bist du nicht. Sieh dich nicht voller Schwachheit, das bist du nicht. Sieh dich als eine neue Kreatur in Christus, die den Sieg gepachtet hat. Wenn du dich ansiehst wie einen Riesen, wird dir der Feind klein vorkommen. Schaut, 12 Kundschafter kamen in das Land. Die 10 sahen mit ihren natürlichen Augen genau das gleiche wie Josua und Kaleb. Aber nur 2 sahen geistlich etwas anderes als die anderen 10. Die Menschen dort im Mittleren Orient aßen alle Heuschrecken. Die Grashüpfer waren eine wichtige Proteinquelle. Sie wurden gebraten und gegessen. Ich bin ein Mensch, der alles probiert. Ich habe schon Heuschrecken gegessen. Die 10 Kundschafter sahen sich als Heuschrecken, die gegessen werden. Josua und Kaleb sahen die Völker im gelobten Land als Brot, das von Israel gegessen werden wird. Ist der Unterschied zwischen Unglauben und Glauben nicht interessant? Gott hat großes Interesse, dass wir alles ergreifen, was er uns bereitet hat. Alles. Versorgung, Sieg, Weisheit, Wohlergehen, alles. Er will uns alles geben, wenn wir im gelobten Land leben. Schaut, was in Kapitel 14 steht. Sie weinten die ganze Nacht. Das tut der Unglaube. Sie beweinen sich selbst. Sie bemitleiden sich. Dann sagten sie, was wirklich in ihren Herzen war. Wenn wir doch in Ägypten gestorben wären oder in dieser Wüste sterben würden. War Gott ärgerlich und ließ sie deshalb in der Wüste sterben? oder gab er ihnen nur, was sie erwarteten? Denkt darüber nach. Ihr werdet nur erhalten, was euer Herz glaubt. Die Bibel lehrt uns klar, sie drückten ihren Wunsch aus, in der Wüste zu sterben. Das wollten sie. Als Gott das hörte, sagte er: Das wollt ihr? Okay, dann geht dorthin und sterbt. Die Religion gibt immer Gott die Schuld, obwohl die Menschen selbst es wollen. Aber Gott gibt nur ihrem Wunsch nach. Ich werde euch in dieser Passage zeigen, dass Gott durch die Religion als böse und unbarmherzig dargestellt wird. Aber die Bibel sagt, dass er gut ist. Ich zeige euch seine Güte. Wenn ihr Kapitel 14 lest, stellt ihr fest, was geschehen ist. Gott sagt zu Mose: Dieses Volk verachtet mich. Sie glauben mir trotz aller Wunder nicht. Sie wollen sterben. Okay, ich lasse sie sterben und ich mache dich zu einer neuen Nation, die größer und mächtiger ist als dieses Volk. Aber Mose erinnerte Gott an das, was in 2. Mose 33 geschehen war. Mose bat Gott dort, ihm seine Herrlichkeit zu zeigen, und Gott zeigte ihm Gottes Güte. Gottes Herrlichkeit ist seine Güte. Gott spricht von 7 wunderbaren Attributen, die seinen Charakter zeigen. Mose erinnerte nun Gott: Du bist gut, du bist wunderbar. Er zitierte Gott das, was Gott ihm in 2. Mose 33 gezeigt hatte. Gott, du hast das gesagt. Lass nun deine Macht groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Schaut, wie Gott in Vers 20 antwortet: Ich habe vergeben auf dein Wort hin. Hört, ich habe auf dein Wort hin vergeben. Mose hatte das ausgesprochen, was Gott dem Mose früher gesagt hatte. Doch nun sagt Gott: Mose hätte das gesagt. Ich kann mir nur vorstellen, dass Gottes Herz explodierte, als er sah, wie Mose ihm glaubte, dass er gut ist. Die Menschen von Israel starben in der Wüste, weil sie dem guten Gott nicht geglaubt hatten. Sie sahen sich falsch. Sie sahen Gott falsch. Sie sahen den Feind falsch. Deshalb starben sie in der Wildnis der Wüste. Denn sie sahen nicht, wie gut Gott ist. Das macht unser ungläubiges Herz immer. Schaut in Vers 21, wie tief Gott liebt. So wahr ich lebe, die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Versprechen, das noch nicht erfüllt ist. Aber es erfüllt sich langsam. Die Güte Gottes ist so. In der Geschichte sterben die Menschen in der Wüste. Aber Gott bestätigt nochmal: Ich zeige dir das Licht, Mose. Die ganze Erde wird mit meiner Güte erfüllt sein. Hört, meine Freunde, überall in der Welt wird der gute Gott als böse dargestellt. Wir schieben ihm die Schuld zu für das Böse in der Welt. Wir glauben nicht, und dann ist Gott schuld. Das geschieht jetzt schon über Jahrtausende so, aber mittendrin wird die Herrlichkeit und Güte Gottes offenbart. Gott sagt: Ich bin das Leben, das ich versprochen habe. Die ganze Welt wird sehen, wie gut ich bin. Kürzlich redete ich mit Vinicius. Er leitet die ganze Gruppe von Leuten, die mit mir arbeiten. Vinicius wollte meine Ziele für die nächsten paar Jahre wissen. Ich sagte: Vinicius, einer meiner größten Wünsche neben Brazilian Kids Care und der EPS ist, Ich möchte eine prophetische Stimme sein, die Gottes Güte in der ganzen Welt zeigt. Ich möchte, dass am Ende meines Lebens die ganze Welt weiß, wie gut Gott ist. Horch, mein Freund, Gott hat uns ein Versprechen gegeben, das noch nicht erfüllt ist. Die ganze Welt wird seine Güte kennen. Überall in der Welt lässt Gott Menschen aufstehen, die die Güte Gottes verkünden. Wir hören von Zeugnissen rund um die Welt, wo Menschen den neuen Bund kennengelernt haben und verändert wurden und von Gottes Güte reden. Wie Matthäus in Brasilien. Gott lässt Menschen aufstehen, die die Religion bekämpfen und lehren, wie gut Gott ist. Dass Jesus genug ist. Dass wir in ihm die Fülle haben. Wir selbst bauen das Chaos und dann geben wir Gott die Schuld. Das muss aufhören. Die Menschen waren diejenigen, die in der Wüste sterben wollten. Gott wollte das nicht. Es war nicht Gott, der das für sie wollte. Denk darüber nach. Hier ist mein Schlussgedanke für heute. Reinhard, ich bringe mein Volk nicht an die Grenze des gelobten Landes, damit sie dann in der Wüste sterben. Römer 8,32. Er hat seinen Sohn hingegeben. Wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat uns alles gegeben für ein Leben in Christus und um mit allem in Fülle, Überfülle versorgt zu sein. Und in alledem sind wir mehr als Überwinder durch Jesus Christus, der uns geliebt hat. Römer 8,37. Was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Römer 8,35. Wenn dein Herz davon überzeugt ist, von diesen Wahrheiten, kannst du auch mit Paulus sagen: Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts sind gegen die Herrlichkeit in Gott. Römer 8,18. Denn du weißt, dass das gelobte Land dir gehört und die Feinde bereits besiegt sind. Horcht, meine Freunde, ich werde ruhelos von der Güte Gottes erzählen. Die Welt wird die Zeugnisse seiner Güte sehen. Es hängt von unserem Herzensglauben ab. Josua und Kaleb starben nicht in der Wüste, sie glaubten Gott. Heiliger Geist, du zeigst uns Gott immer neu. Lass Jesus in dieser Welt bekannt werden. Benutze uns als Kanäle, die die Güte Gottes in dieser Welt zeigen. Wir geben uns hin. Wenn es dein Herzenswunsch ist, gebraucht zu werden, dass du den neuen Bund und die Güte Gottes in der Welt bekannt machst, dann bete mit ganzem Herzen. Gott, ich gebe mich hin. Ich gebe mich dir hin. Benutze mich als einen Kanal, deine Güte in dieser Welt zu zeigen. Ich gebe mich dir hin. Amen.